Desde Concepción, Chile, un saludo a la hermosa Radio Contrabanda 94.1 de Barcelona. Programa Nimansland que fomenta la amistad entre los pueblos. Contrabanda 91.4 para Barcelona. Guten Morgen, es ist wieder Niemandslandtag, Samstag. Sie hören jetzt von 10 bis 12 Uhr eine Sendung in deutscher Sprache für alle Leute hier in Barcelona und weltweit, die an Kultur, Sprache, Politik und Geschichte aus Deutschland interessiert sind. Wir bieten Ihnen Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik auf Contrabanda FM 91.4. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 20. Januar 2018. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. Schwarze Hexe, rote Teufel, wer weiß schon warum. Schöne Augen, große Worte, kleine Dramen. Neugier bringt die Katze um. Feuchte Hände, warme Lippen, heiße Herzen. Wer weiß schon warum? Volle Kneipen, dunkle Ecken, schnelle Küsse. Neugier bringt die Katze um. Schon warum? Blonde Engel, schwarze Hexe, rote Teufel. Neugier bringt die Katze um. Neugier bringt die Katze um. Neugier bringt die Katze um. strahlender Sonnenschein an diesem Wintermorgen, an diesem frischen, aber nicht sehr kalten Januarmorgen. Alles ist wie im letzten Jahr, man kommt am Rathaus vorbei und da hängt an der Plaza San Jaume, an der Fassade des Rathauses, die große Protestschleife in einem stechenden Gelb, so an die 8-9 Meter hoch, aus Protest gegen die sogenannten politischen Gefangenen. Das heißt, einige der Politiker, die versucht haben, Katalonien von Spanien abzuspalten und sich nach dem Grundgesetz, wie es heißt, strafbar gemacht haben. Auch hier, zu diesem Thema, gibt es viele, viele, viele Fakten und auch hier gibt es viele, viele sogenannte alternative Fakten. Und das ist genau der Punkt, über den wir jetzt sprechen. Alternative Fakten ist nämlich das Unwort des Jahres 2017 geworden. Die Jury hat entschieden, alternative Fakten sind der verschleiernde Ausdruck für den Versuch, Falschbehauptungen als legitimes Mittel der öffentlichen Auseinandersetzung salonfähig zu machen. Zum Wort des Jahres war Ende 2017 Jamaika ausgekürt worden. Jetzt ging es sozusagen um den bösen Stiefbruder. Pünktlich um 10 Uhr verkündete die Linguistikprofessorin Nina Janich am Dienstag in Darmstadt, wer das Rennen gemacht hat. Alternative Fakten, ein Begriff, den eine Beraterin des US-Präsidenten Donald Trump geprägt hat und der von diesem seitdem gebetsmühlenartig wiederholt wird. Der Ausdruck stehe für die sich ausbreitende Praxis, den Austausch von Argumenten auf Faktenbasis durch nicht belegbare Behauptungen zu ersetzen, die dann mit einer Bezeichnung wie alternative Fakten als legitim gekennzeichnet würden. So Janich. Könnte man gleich mehrere Unwörter des Jahres küren, hätte die Jury gern noch die Begriffe Shuttle Service für die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer und ihre Überführung nach Italien und Genderwahn für Bemühungen um Geschlechtergerechtigkeit auf die Liste gesetzt. Beide Formulierungen wurden scharf kritisiert. Knapp 1300 Einsendungen mit insgesamt 700 verschiedenen Vorschlägen waren bis Ende Dezember eingegangen. Seit 1991 werden alle Jahre wieder Begriffe ausgewählt, die diffamierend, verschleiernd oder gar irreführend sind. 2016 fiel die Wahl auf Volksverräter. Diese Vokabel, ein Erbe von Diktaturen, vor allem der Nationalsozialisten, als Vorwurf gegenüber Politikern anzubringen, würge die für die Demokratie notwendigen Diskussionen ab, begründete die Jury damals ihre Entscheidung. Babykost, auch so ein Leckerbissen aus dem Wörterbuch der Unmenschen, ist Spitzenreiter unter den Nominierungen. Insgesamt 122 Mal und damit unter allen Einsendungen am häufigsten wurde in diesem Jahr der Begriff Babykost nominiert. Vorgeschlagen hatte ihn die Gießener Ärztin Christina Hähnel, die Ende 2017 wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden war. Sie werde auf einer Webseite desselben Namens diffamiert, verleumdet und angeprangert, so Hähnel. Wegen seiner Ähnlichkeit zum Begriff Holocaust sei der Begriff besonders erschreckend und gemäß dem Anspruch der Jury irreführend. Alternative Fakten wurde 65 Mal eingesandt. Auch atmender Deckel, ein Begriff aus der Diskussion über eine Obergrenze für Flüchtlinge oder Bio-Deutsche, als Gegensatz für eingebürgerten Deutsche standen zur Wahl. Bewusstsein für einen sensiblen Umgang mit der Sprache soll hierdurch geschaffen werden. Ziel der sprachlichen Aktion ist es, Formulierungen zu brandmarken, die gegen die Menschenwürde oder demokratische Prinzipien verstoßen und in der Bevölkerung das Bewusstsein für einen sensiblen Umgang mit der Sprache verankern. Tag. Ein Vorhang, mit dem ich kaum laufen kann. Mein einfaches Leben kompliziert aus. Ich bin längst aus allen Spielen raus. Alles ersatz, alles nur Fassade. Alles ersatz, alles ohne Sinn. Alles ersatz, alles krumm statt gerade. Komm doch genau hin, komm doch genau hin. Schon im falschen Bett geboren. Hab gleich mein erstes Spiel verloren. Jetzt bin ich Ersatz für einen anderen Mann. Kakoak, mit denen ich kaum laufen kann. Mein einfaches Leben sieht kompliziert aus. Ich bin längst aus allen Spielen aus. Alles Ersatz, alles nur Fassade. Alles ohne Sinn. Alles ersatz. Alles krumm statt gerade. Komm doch genau hin. Komm doch genau hin. Komm doch genau hin, komm doch genau hin. Alles ersatz, alles nur Fassade. Alles ersatz, alles ganz ohne Sinn. Alles ersatz, alles krumm statt gerade. Komm doch genau hin, du Arsch, komm doch genau hin. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 62. Teil. Die Malaga-Front. No pasarán. Pasaremos. Februar 1937. Das Heer der Nationalisten war professionell ausgebildet, aufgestockt durch italienische Truppen und mit deutschen und italienischen Rüstungsgütern ausgestattet, und es hat im Verlauf des Herbstes 1936 eine gewaltige Schneise durch Spanien geschlagen. In den Monaten November und Dezember jedoch wurde deren Vormarsch von der zusammengewürfelten Vereinigung aus Gewerkschaftsmilizionären, Soldaten der Loyalisten und internationalen Brigadieren gebremst. Die Front um Madrid herum, durchnässt vom kalten Regen und gepeitscht von den eisigen Winden aus der Sierra, war in den ersten Monaten des neuen Jahres zum Stillstand gekommen, doch im Süden gingen die Kämpfe weiter. Republikanische Streitkräfte unternahmen in den Wochen nach Weihnachten einen Angriff auf die Region um Córdoba, wurden allerdings zurückgeschlagen. Mehrere englische Brigadiers, unter ihnen auch der Dichter John Cornford, wurden bei dem Angriff getötet. Und weiter im Süden nahmen die Nationalisten den 40 Kilometer langen Küstenstreifen östlich von Gibraltar mit der wichtigen Hafenstadt Malaga ins Visier, die sich seit Beginn des Krieges unverändert in der Hand der Loyalisten befand. Irgendwann zwischen dem 3. und dem 8. Februar 1937 trafen Robert Capa und Gerda Taro in Cartagena ein, dem Heimathafen der spanischen Marine, 390 Kilometer östlich von Malaga. Sie wollten dort Aufnahmen von dem republikanischen Schlachtschiff Jaime Primero machen. Die Jaime Primero war nach dem großen König Jaime, Jakob von Aragon, benannt, der Katalonien im 13. Jahrhundert von französischer Herrschaft befreit hatte. Mittlerweile hatte sie allerdings einen neuen Beinamen. Man nannte sie den spanischen Potemkin, in Anlehnung an das Schiff, das durch Sergei Eisensteins Film Panzerkreuzer Potemkin berühmt geworden war. Zu Beginn des Krieges hatte nämlich die republikanische Besatzung gegen die zu den Rebellen gehörenden Offiziere gemeutert und das Schiff für La Causa beschlagnahmt. Dadurch war es zu einem mächtigen Symbol geworden und Capas Freund und Kollege Schimm hatte auch bereits im Oktober eine Reportage darüber verfasst. Aber das Ganze war sicher noch einmal eine Geschichte wert, sei es, weil der 2. Februar der Geburtstag des historischen Königs Jaime war oder weil am 5. Februar das Schiff 25 Jahre alt wurde. Jedenfalls konnte man es in den Nachrichten noch einmal unterbringen. An einem hellen, warmen Tag kletterten Gerda und Capa also auf dem Schiff herum, von der Brücke über die Decks in die Unterwelt des Maschinenraums und schossen eifrig Bilder. Und vor allem Gerdas Fotos besaßen die heroische Großartigkeit von Eisensteins Filmepos. Hier die lächelnden, Arm in Arm stehenden Matrosen, klick. Die Kanonenmündungen, die eine perfekte Linie aus O's bildeten, klick. Muskulöse, kohleschaufelnde Heizer in Unterhemden, klick. An Bord herrschte eine Atmosphäre wie bei einer Fiesta. Die Crew hatte aus dem Stand eine kleine Musikgruppe gebildet, mit einem Akkordeonspieler, einem Gitarristen und einem Matrosen, der auf einem galizischen Dudelsack spielte. Hinter den Musikanten standen die anderen Matrosen auf Pollern und Stufen. Sie grinsten und applaudierten den Musikanten und dem hübschen blonden Mädchen und ihrem Begleiter. El Cañón ruge, tiembla la tierra, pero a Madrid no pasarán. Die Kanone brüllt, es zittert die Erde, aber nach Madrid kommen sie nicht durch. Man konnte fast vergessen, dass man sich im Krieg befand, bis Malaga angegriffen wurde. Die Truppen der Nationalisten, verstärkt durch Schwarzhemden aus Italien, hatten ihren Angriff am 3. Februar begonnen. Seit dem 5. Februar bombardierten Kriegsschiffe der Rebellen die Stadt vom Meer aus. Alle, die konnten, flohen und strömten ostwärts aus der Stadt heraus, in Richtung der gut 200 Kilometer entfernten Stadt Almería. Als Malaga am 8. Februar fiel und zwischen 2.000 und 4.000 Menschen von den Eroberern zusammengetrieben und erschossen wurden, war die Küstenstraße, die sich zwischen den Bergen und dem Meer erstreckte, voller Flüchtlinge. 70 Meilen nur hungernde, erschöpfte, verzweifelte Menschen, so beschrieb es ein englischer Freiwilliger, der als Ambulanzfahrer eingesetzt war. Einige wenige Flüchtlinge, überwiegend Angehörige des republikanischen Führungsstabs der Stadt, hatten Autos. Die meisten bewegten sich jedoch zu Fuß vorwärts, neben sich vielleicht noch einen Esel, den sie mit ihren wenigen Habseligkeiten beladen hatten. Auch viele Kinder befanden sich in der Menge. Alle litten tagsüber unter der Sonne und nachts unter der Kälte. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Nationalistische Panzer verfolgten sie von Malaga und überrollten sie. Nationalistische Flugzeuge bombardierten sie aus der Luft und nationalistische Schiffe feuerten vom Meer aus. Die einzige Verteidigung kam von der stark dezimierten Escuadrilla España, André Malraux zusammengewürfelter Flugstaffel. Die meisten seiner noch übrig gebliebenen Flugzeuge gingen dabei in Flammen auf und die Aktion markierte das Ende der Staffel als einer unabhängigen Einheit. Sobald Gerda und Capa von den Ereignissen erfuhren, machten sie sich in aller Eile nach Almería auf, um das Geschehen zu dokumentieren. Doch als sie eintrafen, hatten die Panzer und Flugzeuge der Nationalisten ihr Werk bereits vollendet. Dramatische Bilder waren hier nicht mehr zu holen. Die beiden wurden zu einem bescheidenen Ziegelgebäude gewiesen, über dessen Tür Refugio Lenin geschrieben stand. Das Innere war ein großer nackter Raum mit ramponierten, schmutzigen Matratzen und zusammengerollten Decken, die gegen die Wände geschoben waren. Hier waren die Männer und Frauen und Kinder von Malaga untergebracht, ihre Gesichter gezeichnet vom Entsetzen derer, die das Unvorstellbare gesehen haben. Der Vater, der ein Baby mit verbundenem Kopf umklammert hält, das kleine Mädchen mit den dicken Beinchen, um die blutige Binden gewickelt sind, die Familie vor der nackten weißen Wand versammelt, wie eine moderne Pietà. Draußen trafen immer noch vereinzelte Flüchtlinge in der Stadt ein. Und am Stadtrand hatten ein paar von ihnen eine Behelfsunterkunft in einer Höhle an der Straße gefunden. Nach der Verfolgung der Flüchtlinge hatten sich die Nationalisten wieder in Richtung Westen nach Malaga zurückgezogen, Doch an der unstabilen Front nördlich der Küste kam es immer wieder noch zu vereinzelten Gefechten. Einheiten der loyalistischen Miliz drängten, zusammen mit Soldaten aus dem polnischen Tschapajew-Bataillon, in der Nähe von Motryl und Galaonda die Aufständischen zurück. Und Kapa und Gerda machten sich auf den Weg in dieses Gebiet. Galaonda war nur noch eine ausgebleichte Hülle, anscheinend menschenleer, bis auf die Leiche eines Soldaten, der gekrümmt neben einer zerschossenen Mauer lag, als würde er schlafen, und einem lebenden Wachsoldaten, der einen surrealen Eindruck bot, wie er da am Eingang zu der toten Stadt saß und durch seinen Feldstecher ins Nichts starrte. Auf der Plaza jedoch bestieg gerade eine heroisch wirkende junge Frau ihren Schimmel, um mit Proviant für die Milizianos in die Hügel zu reiten, und sie folgten ihr. Es war eine wilde, kakteenbewachsene Gerölllandschaft, und immer wieder kamen sie an gewaltigen Kalksteinfelsen vorbei, neben denen die Soldaten, die sie fotografierten, wie Zwerge wirkten. Doch obwohl die Landschaft eindrucksvolle Motive bot, reizte es die beiden nicht, länger hier zu bleiben, wo es keine Story gab. Sie planten daher, nach Madrid zurückzukehren. Von dort hörte man beunruhigende Nachrichten über Versuche der Nationalisten, die Verbindungsstraße zwischen Madrid und Valencia abzuschneiden. Bevor sie aufbrachen, hatte Kapa aber noch eine Überraschung für Gerda. Von einem Kurztrip nach Paris hatte er sich eine neue Kamera mitgebracht, eine 35mm Contax. Er konnte ihr jetzt also als Ersatz für ihre sperrige Rollei seine schnelle, kompakte Leica überlassen, die Kamera, die sie sich schon so lange wünschte. Und damit nicht genug. Er hatte einen neuen Stempel für die Rückseite ihrer Abzüge anfertigen lassen. Bis dahin waren ihre Fotos immer mit der Aufschrift Fotokapa oder Fototaro gezeichnet. Und ab jetzt konnten sie ihre Bilder, schon bevor sie Zeitungen und Illustrierten angeboten wurden, mit dem Stempel Reportage Kapa und Taro versehen. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 62. Teil, die Malaga-Front. Ich verlas das Kapitel Februar 1937, die Malaga-Front, aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Das Buch ist 2015 bei der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart erschienen. Die amerikanische Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion 2018. No pasarán. Pasaremos. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Schwarzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, ihr wird mal singt ein Heldenlied, Millionen singen mit. Halt, Stand! Rotes Madrid! Und schick kennen dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Schwarzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, wir irgendwann sind. Wollen sie uns verwehren, an deiner Seite zu sein? Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Reihen. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Schwarzes Madrid! Das Weltall brüllt! Winter im Niemandsland. Kurz vor 10:30 an einem sonnigen Wintermorgen und Werner ist ins Studio gekommen. Hallo, guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen. Und du hast mich ja gleich richtig begrüßt mit Rotes Madrid. Ja, ja. Ja. Heute ist es also mindestens im Moment nicht mehr so rot, aber irgendwie haben wir gerade schon angefangen zu kommentieren, finde ich, diese Lieder natürlich mit diesen Texten auch und dieser Haltung so ein bisschen, wie soll ich sagen, schwülstig oder wie hast du gesagt? Naja, ich habe gesagt, es ist ein ganz schöner Schmuh, aber... Ja, aber trotzdem gefällt es einem, also mindestens mir, ja, weil ich sehe das eher so aus einer historischen Perspektive an und damals, also im Bürgerkrieg hier in Spanien oder auch weiß ich, vor 100 Jahren, wo gerade vorgestern, vor 100 Jahren, die Rote Armee was gemacht hat. Sie hat St. Petersburg vor 100 Jahren, 1943 natürlich, am 18. Januar hat die Rote Armee den Ring der deutschen Truppen um Leningrad gesprengt, also das heutige St. Petersburg. Also wurde nach zweieinhalb Jahre lang waren die total eingeschlossen da von der deutschen Armee, von der Wehrmacht. Und in dieser Zeit sind bis zu 1 Million Leute gestorben in St. Petersburg, entweder aus wegen Hunger, ne? Die hatten also buchstäblich nichts zu essen, oder Krankheiten, die nicht kuriert werden konnten, oder auch durch Verletzungen, natürlich durch den Beschuss der deutschen Wehrmacht. Einfach deshalb hört sich das erstmal gut an, ja? Rot Front, Rot Kämpfer und Rote Armee und so weiter. Natürlich, was danach passiert ist, auch oder schon 1918 während der russischen Revolution, war es natürlich toll, dass die erstmal den Zaren da weggeblasen haben und mit Lenin, Trotzki und so weiter. Und nur, wie ging es dann weiter auf dem Weg? Dann haben sie dann noch ein paar Sozialrevolutionäre und Anarchisten auch noch umgelegt. Und dann ab Anfang, Mitte spätestens der 20er Jahre hat sich das natürlich alles dann umgekehrt. Und dann war es wieder wie früher unter dem Zar. Ne? Nur hieß der dann Stalin. Ja, ist mir dann gerade so eingefallen zur Roten Armee und zur Rotfront. Heute eine Menge hier auf dem Tisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich brauchen würde, um auch nur einen Teil des im Laufe der Woche angesammelten Stoffes und der Themen dem Niemandsland-Publikum ein bisschen von uns aufbereitet, kommentiert und auch kritisch betrachtet zu präsentieren. Das katalanische Parlament hatte eine konstituierende Sitzung, da werden wir später darauf zurückkommen. Ein gewisser Herr Torrent ist nun am Ruder, er ist Parlamentspräsident, Achtung, nicht zu verwechseln mit dem Präsidenten der katalanischen autonomen Region. Und der Herr ist natürlich ein Separatist. Und das verkompliziert die ganze Geschichte, weil ein sich im selbstgewählten Exil befindender Ex-Politiker drückt aus Brüssel auf diesen Herrn und will natürlich das Spiel Katz-und-Maus-Spiel mit der spanischen Regierung weitertreiben. Und was dabei rauskommt und rauskommen wird, das kann man sich ganz leicht ausrechnen. An zwei Fingern, nicht an fünf. Was man sich ausrechnen kann, ist halt, dass der Culebrón weitergeht. El Prozess, der hin zur Unabhängigkeit, der wird natürlich niemals enden. Also im Moment habe ich den Eindruck, dass dieser Puigdemont irgendwie jetzt völlig von, wie sagt man, von der Kapp ist. Ja, ja, der also Typ ist von allen Geistern verlassen. Völlig daneben, ja, das ist der Eindruck. Und dieser andere da, der jetzt gewählt wurde, der ist von der anderen Partei, von ERC, Esquerra Republicana de Catalunya. Also ich kannte den natürlich überhaupt nicht. Ne? Ja, man hat das Gesicht öfter gesehen im Hintergrund, dieser Bart, der war doch sehr markant, dieser schwarze Bart. Und der heißt Torrent und das ist das Einzige, was ich bis jetzt dazu sagen kann. Es gibt schon viele Witze. Es gibt ja den berühmten Torrente, el brazo torcido de la ley. Torrente, der krumme Arm des Gesetzes. Das ist ein spanischer Komiker, der macht so ferkelige Underground-Filme und verkackeiert da die spanischen Politiker, die spanische Geschichte, die spanische Politik und auch die spanische Rechte, die kommt dabei sehr schlecht weg. Und da ist Tür und Tor geöffnet. Torrente heißt eigentlich Sturzbach. Torrent, ja, genau. Auf Katalanisch. Richtig. Und also wie gesagt, ich kann zu diesem neuen Parlamentspräsidenten nichts sagen. Torrent heißt er, Spanisch Torrente. Aber der Name, muss ich sagen, kommt mir ganz sympathisch vor. Warum? Weil die Straße, wo ich einmal in der Woche Skat spiele, die heißt auch so, die heißt Torrent de Loya. Und also jetzt will ich mich nicht positiv und nicht negativ äußern über diesen Typen als Menschen, aber das ist das Einzige, was ich dazu sagen will. Was ihm die Presse und auch die Madrider Presse und die spanischsprachige Presse als Pluspunkt angerechnet hat, war, dass er in seiner Antrittsrede kein einziges Mal auf die Republik und auf eine sogenannte Unabhängigkeit Bezug genommen hat. Das hat man ihm erstmal lobend ans Brettchen genagelt. Wie es jetzt weitergeht, ist eine andere Sache. Aus Brüssel drückt natürlich Puigdemont und seine Leute. Puigdemont hat hier eine sehr, sehr große Hausmacht. Es gibt Leute, die verehren ihn wie einen Exilgott, wie den Dalai Lama. Puigdemont wird oft mit Dalai Lama verglichen. Er ist der Mann, der aus dem Exil die weisen Worte an das katalanische Volk übermitteln lässt. Weisheiten. Es gibt Leute, die trinken die Worte von seinen Lippen und wiederholen dann ständig die Parolen, die dieser Mann ausgibt. Das ist oft ein bisschen peinlich, bis sehr peinlich, aber so funktioniert vielleicht das menschliche Gehirn, ich weiß es nicht. Gut, wir werden auf dieses Ereignis im Laufe der Sendung noch zurückkommen. Die Gruppe Slime hat vor einiger Zeit ein neues Album rausgebracht. Und zwar ein Album mit eigenen Texten. Zuletzt war da Schweineherbst im Jahr 1994. Das war das letzte Album, wo sie selber Texte geschrieben hatten. Dann kam die Auflösung und im Jahr 2010 auf dem Ruhrpott Rodeo dann die Wiedervereinigung in teilweise neuer Besetzung und zuletzt die LP Sich fügen heißt Lügen von 2012. Die hatten wir hier im Niemandsland ausführlich vorgestellt, auf der einige Texte des anarchistischen Dichters Erich Mühsam, der im KZ Oranienburg getötet wurde, vertont worden sind. Slime, eine absolute Punk-Legende. Slime ist sicherlich eine Hausnummer im deutschen Punk. Und schon jetzt ist klar, dass das Album die Fanlager spalten wird. Ich glaube, so ziemlich jeder Punk- oder Hardcorer hat seine Einstellung zu der Hamburger Punk-Legende und nicht immer ist sie positiv. In meinem persönlichen Fall durchaus. Aber ich war doch ein bisschen enttäuscht, als 2012 das quasi Coveralbum Sich fügen heißt Lügen erschien, das aus Gedichten von Erich Mühsam bestand. Nichts gegen den alten Anarchisten. Die Texte sind klasse, prima, immer noch, vielleicht sogar aktuell. Aber das Album war ein bisschen langweilig. Es fehlte da ein Zugang. Ganz anders sind immer die Konzerte von Slime. Da geht's richtig ab, da ist der Kontakt da hautnah und das ist ein anderes Ding. Auf dem neuen Album, von dem ich jetzt gleich ein Lied vorstellen werde, wird man Slime in einer neuen, sagen wir mal, Vielfalt erleben können. Der erste Song strahlt wirklich jede Menge Kraft und Energie aus. Der Song heißt Unsere Lieder und die Band hatte diesen Song damals schon im Sommer 2017 vorab veröffentlicht. Da heißt es, mir wäre es lieber, unsere Lieder wären nicht mehr aktuell und niemand würde sie noch singen. Das ist eine Aussage, mit der diejenigen, die die Band das erste Mal hören, vermutlich nicht viel anfangen können. Aber die, wie du Werner vielleicht auch, die Songs wie Goldene Türme, Gewalt, Schweineherbst, Mensch, Viertes Reich oder natürlich Nazis raus und viele mehr kennen, wissen genau, was und wie es gemeint ist. Ich suche diesen Song mal raus, wir hören ihn und dann geht's weiter. Wäre es lieber, unsere Lieder wären Unrecht. Ich hätte lieber Unrecht. Unrecht. Ich hätte lieber Unrecht. Unrecht. Ich hätte lieber Unrecht. Meine Lieder, unsere Lieder, ich hätte lieber Unrecht. Gut, es hat sich nicht viel verändert aus der Perspektive von Slime. Die Welt ist böse und imperialistisch und faschistoid geblieben. Okay, Werner, was hast du an Themen auf dem Tisch liegen? Ich sehe da deine gesammelten Schriften. Warte mal. Oder erwische ich dich gerade auf dem falschen Bein? Habe ich dir den Pass aufs falsche Bein zugespielt? Ich sitze ja gerade, meine beiden Beine ruhen aus gerade. Ja, gut, du hast doch sicher schon eine Bemerkung gemacht zum Wetter heute, ne? kalter, nicht mal kalt, auch nicht warm, aber kühl. Doch ordentlicher Wintertag und die Sonne scheint, ja. Und die Temperaturen sollen heute hier in Barcelona vielleicht raufgehen bis zu 18, 19 Grad. Ja, Hilfe. Ist das jetzt gut oder schlecht? Schlecht. Vale. Ja gut, im Januar 18 Grad ist schlecht, also, kann man nichts anderes zu sagen. Und dazu passt jetzt die Meldung von gestern oder vorgestern, dass die letzten, übrigens nicht nur Barcelona, sondern weltweit, dass die letzten 3 Jahre die wärmsten waren seit 1880. Also seit überhaupt diese Geschichten registriert werden, seit 140 Jahren. Und im Grunde eine andere Zahl zum gleichen Thema oder anders formuliert wäre, dass wenn wir uns die 18 wärmsten Jahre im Laufe dieser 140 Jahre angucken, 17 davon waren jetzt in diesem neuen Jahrhundert im 21. und nur einer davor im letzten Jahrhundert, also vor dem Jahr 2000. Ja, gut, und jetzt, was heißt das für dich und für mich? Ich meine, natürlich, wie reagieren wir da drauf? Ne? Also unsere Politiker, die ja wir wählen, denen alles am Arsch vorbeigeht, was mit Ökologie oder Umweltschutz zu tun hat, wir wählen die einfach weiter, ja. Und so kommt's dann, dass die Merkel in Deutschland und der Rajoy hier und in dieser Macron in Frankreich und die Frau da drüben in Großbritannien sowieso, die Theresa May, wir bringen die in die Position, ja, und deshalb sind wir schon deshalb mitschuldig. Aber vielleicht noch viel neuer komparativ mitschuldiger sind wir, weil wir halt alle oder fast alle weiter frönen dem Konsumfetischismus, ne? Also Geld verdienen, auf Teufel komm raus, das Hauptziel, das wir haben, dann natürlich Geld ausgeben, kaufen, kaufen, konsumieren, ja. Und diese Geschichten, ja, oder Reisen machen, ne, 2 oder 3 Mal im Jahr, ne, möglichst noch in weit entfernte exotische Länder, ne. So wie wenn das alles, Klimawandel, Erderwärmung, nichts mit uns zu tun hätte. Ja? Also ist völlig egal, Wassermangel, Zyklone, Hurrikane, Friederike war doch jetzt der letzte hier in Deutschland, Versteppung, Trockenheit, Überschwemmung, ja. Und nach uns die Sintfluten. Ein neues Modell von einer Zivilisation, eine Vision von einer Gesellschaft müsste eigentlich jetzt in Angriff genommen werden. Aber Es geht genauso weiter und immer noch einen drauf. Es kommen immer neue Nachrichten über noch mehr Produktionen von Großraumflugzeugen. Die Arabischen Emirate haben jetzt 36 Airbus Großraumflugzeuge bestellt. Die werden demnächst noch mehr Touristen, chinesische Touristen aus der neuen gehobenen Mittelschicht und die chinesischen Reichen hierher karren. Und es wird immer so weitergehen. Wir kritisieren dieses Modell. Es gibt erschreckende Zahlen, wie viel Tausende und Millionen von Touristen allein mit diesen fürchterlichen Kreuzfahrtschiffen hierher gekommen sind, die die Luft verpesten, die schmutzigsten Rußpartikel in die Luft blasen, die Säuglings- und Altensterblichkeit sprunghaft in die Höhe haben schnellen lassen in den letzten Jahren, seit solche Sachen Mode geworden sind, in einem riesigen Bettenburgschiff Städte anzulaufen, da ein paar Stunden rumzurennen und dann in die nächste Tourismushölle zu fahren, wo die Leute wirklich die Nase voll haben. Das sind wirklich Dinge, die sollte man sich überlegen, wenn man weiter über dieses Thema spricht. Ja, also diese Kreuzfahrtschiffe werden immer größer, die Flugzeuge, die die Touristen transportieren, werden immer größer. Warum? Weil natürlich die Flugzeugbauer und die Kreuzerbauer Geld verdienen wollen. Aber wir sind halt genauso mitschuldig, ja, weil wir diese Sachen dann in Anspruch nehmen, ausnützen, begeistert. Was habe ich gesagt? Begeistert, ja. Euphorisch, ja. Und außerdem eben, dass wir dauernd die Opfer sind oder Täter. Täter. Wir sind Opfer und Täter in einem. Opfer des Konsums, Terror sind die Täter, weil wir eben dauernd sagen, das ganze Jahr so, jetzt gönne ich mir mal was, ne? Öfter mal was Neues und dann diese Sonderangebote, ne? Nimm 3, bezahl 2, wenn du überhaupt keins brauchst, Geschenke kaufen, die anderen, die Leute, denen deine Familien oder Freunde das auch nicht brauchen, zur Hochzeit oder zur Taufe oder zur Konfirmation, Weihnachten, Nikolaustag, Black Friday, zwischendurch mal wieder ein Schnäppchen machen da oder dort, ne? Ja, und bald ist wieder Frühling im Corte Inglés. Jetzt kommt aus Kapstadt, aus Südafrika, also auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, das beliebteste Tourismusziel. Also nicht, dass man denkt, nur Barcelona ist da betroffen, Kapstadt auch. Jedes Jahr haben die, glaube ich, über 2 Millionen Touristen dort. Kommt jetzt die Meldung aus Kapstadt. Größte Trockenheitsperiode seit je und die Wasservorräte in Kapstadt reichen noch genau für 3 Monate, also 90 Tage noch und dann sitzen die im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Schade, so ein schöner Planet und jetzt geht er vor die Hunde. Vor dem Katastrophenblock habe ich noch 2 Sachen, die ich loswerden möchte. Noch einen kurzen Song von Slime, der ist nur 2 Minuten und ein paar Sekunden lang. Das sind die Punk-Längen von den alten Songs. Gewisse Punk-Songs waren oft nie länger als 2 Minuten. Alles andere war schon, sagen wir mal, symphonisch. Das war schon eine Übertreibung. Gut, das zweite Stück auf dem Album Hier und Jetzt von Slime, übrigens erschienen letztes Jahr Anfang Oktober, heißt Brandstifter. Und bei diesem Stück, das sehr kraftvoll und kritisch in die Ohren haut, bei diesem Stück geht es um etwas, was die Öffentlichkeit im Moment in Deutschland sehr beschäftigt. Es geht um den unglaublichen Rechtsruck. Allein an den beiden ersten Stücken merkt man deutlich, dass sich die Band musikalisch und auch textlich doch ziemlich weiterentwickelt hat. Was dabei geblieben ist, ist der kraftvolle Gesang von Dirk Dickenjohrer. Mit Sie wollen wieder schießen dürfen ist der Song mit auf der Scheibe, der schon letztes Jahr als Single ausgekoppelt worden ist und der musikalisch in die gleiche Richtung geht wie die ersten beiden Stücke. Aber dann beweist die Band, dass sie auch anders kann. Es gibt nämlich ein paar Lieder mit dem Lied Patrioten, welches mit der Schandmalrede des AfD-Politikers Björn Bernd Höcke beginnt, lässt Slime etwas Hip-Hop mit in das Album einfließen. Unterstützt werden sie dabei von den Rappern Swiss und Pablo Carlemoyne von Iri Revolte. Okay, genug der langen Rede. Slime, zweites Stück des Albums, Brandstifter. Stifter von Slime. Wird es eine GroKo geben? Es gibt jetzt doch einige Steine, die Schulz in den Weg gerollt werden von den linken und kritischen Landesverbänden, besonders von den Jugendverbänden der SPD. Die sagen, nein, das ist uns alles zu wenig, ihr zieht uns da, beziehungsweise die Merkel zieht uns da über den Tisch. Wir müssen nachverhandeln. Letzte Woche hatten wir ja gesprochen, was wird werden. Und genau das ist passiert. Sie wollen nachverhandeln. Das ist alles zu wenig, das ist alles zu unlinks und das ist alles zu Deutsche Bank und Großkonzerne mäßig, was die Merkel da der SPD als Koalitionspartner angeboten hat. Sarah Wagenknecht, die Fraktionschefin der Partei Die Linke, hat zu diesem Thema ein Interview im Spiegel von dieser Woche gegeben. Ich zitiere zwei Stellen und dann hören wir die Frau einmal selber. Die hat meiner Meinung nach doch einiges erkannt. Der Spiegel fragt, Frau Wagenknecht, Deutschland könnte bald wieder von einer großen Koalition regiert werden. Kann die SPD weitere 4 Jahre unter einer Kanzlerin Merkel überleben? Frau Wagenknecht sagt, wenn die SPD das wirklich macht, möchte ich mir nicht ausmalen, wie ihr nächstes Wahlergebnis aussieht. Mir ist es schleierhaft, völlig schleierhaft, warum die Sozialdemokraten nicht verstehen, weshalb sie in den letzten Jahren so viele Wähler verloren haben. Wollen Sie es Ihnen erklären? Wagenknecht, ja. Die SPD steht seit Gerhard Schröder für eine Politik, die zu einer wachsenden Ungleichheit und Lebensunsicherheit geführt hat. Weshalb sollen Menschen, die unter niedrigen Löhnen und Renten leiden, eine Partei wählen, die das wesentlich mitzuverantworten hat? Wenn eine sozialdemokratische Partei sich zunehmend einem neoliberalen Kurs verschreibt, dann fühlen sich die Wähler irgendwann nicht mehr vertreten. In Frankreich ist die Sozialdemokratie so bei 6% gelandet, in den Niederlanden bei 5%. Wir brauchen eine linke Sammlungsbewegung, eine Art linke Volkspartei, in der sich Linke, Teile der Grünen und der SPD zusammentun. Das hat der frühere Partei- und Fraktionschef der Linkspartei Oskar Lafontaine vorgeschlagen. Seine Ehefrau und derzeitige Fraktionschefin der Linkspartei Sarah Wagenknecht unterstützt diese Idee und ist jetzt bei uns. Schönen guten Morgen, Frau Wagenknecht. Guten Morgen. Diese Idee einer neuen Sammlungsbewegung, die hat vor allem in Ihrer Partei für kontroverse Diskussionen gesorgt. Aber vielleicht können Sie uns allen noch mal erklären, was erhoffen Sie sich? Na, die Idee ist natürlich eine Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen auch der SPD. Also wenn man sich das anguckt, also ich würde sagen, ich war sicherlich nie jemand, der die SPD überschätzt hat. Aber ich hätte nicht für möglich gehalten, dass sie unter solchen Bedingungen möglicherweise wieder in eine Koalition geht. Also muss man abwarten, wie der Parteitag ausgeht. Aber ich finde es wirklich unglaublich, wie eine Partei, die immerhin mal sozialdemokratisch war und mit Willy Brandt ja auch eine ganz andere Politik gemacht hat, jetzt dauerhaft Niedriglöhne, Altersarmut, Lebensunsicherheit weiter verfestigt. Und da entsteht ja eine riesige Leerstelle im politischen Spektrum. Nun muss man natürlich in Sondierungen oder noch sind wir nicht in den Koalitionsverhandlungen Kompromisse eingehen. Was erreicht wurde? Mindestrente, Parität bei der Krankenversicherung, mehr Geld für Schulen, kleine und mittlere Einkommensbezieher und Pflegekräfte sollen gestärkt werden. Da hat die SPD doch einiges erreicht. Ja, also was sie vor allem erreicht hat oder was man sagen muss, was sie vor allem macht, ist wirklich die Leute für dumm zu verkaufen. Also nehmen Sie zum Beispiel das, was als Erfolg verkauft wurde, 48% Rentenniveau im Jahr 2025. Das ist mehr oder weniger die aktuelle Gesetzeslage, weil diese Abflachung, also diese Absenkung des Rentenniveaus, die fängt danach an. Also die verkaufen etwas als Erfolg, was eigentlich der Ist-Zustand ist. Und bei vielen anderen Dingen, die sie jetzt so als große Leistung verkaufen, zum Beispiel gebührenfreie Kita, bin ich sehr dafür, klar. Aber das muss man finanzieren. Und wenn man nicht ansatzweise mit der Union weiterkommt, Superreiche, wirklich sehr Wohlhabende in diesem Land stärker zu besteuern oder große Konzerne stärker zu besteuern, dann hat man das Geld nicht für soziale Maßnahmen. Also vieles, was jetzt verkündet wird, wird gar nicht in der Form kommen. Also muss die neue Linke her, aber die Linkspartei gibt es ja schon. Und Ihr Co-Fraktionschef Bartsch befürchtet die Spaltung der Linkspartei, Sie dann nicht? Nein, weil Sammeln das Gegenteil von Spalten ist. Aber ich finde, wir müssen als Linke auch ein bisschen über den Tellerrand jetzt der eigenen Partei hinausschauen. Also mir geht es darum, dass bei diesem Umbruch, und in vielen Ländern ist das Parteienspektrum im Umbruch, dass es da wieder eine richtig starke linke Kraft gibt. Und ich bin sehr froh, dass es die Linke gibt, natürlich, dass sie sich neben der SPD wirklich auch verankert hat mit 10%. Aber wir können doch damit nicht zufrieden sein. Die SPD hat seit 1998 etwa 10 Millionen Wählerinnen und Wähler verloren. Wir haben aber nur 2 Millionen Wählerinnen und Wähler mehr, als damals die PDS hatte. Das heißt, da sind ganz viele Menschen, die sich ja offenbar für ein soziales Land erwärmen, die das auch wollen, die einen Sozialstaat wollen, einen sicheren. Die sind politisch heimatlos jetzt geworden. Jetzt also die Idee dieser Sammlungsbewegung, und da haben Sie auch gesagt, das sei auch verbunden mit charismatischen Persönlichkeiten, wie beispielsweise En Marche in Frankreich, Macron. An wen denken Sie da bei dieser Sammlungsbewegung? An Ihren Mann und an sich selbst? Nee, also ich meine, wir sind in der Linken. Wenn das nicht über uns hinausgeht, dann hat es natürlich keinen Sinn. Wir brauchen natürlich Persönlichkeiten, die bisher noch nicht in der Linken sind. Damit kriegt es ja erst eine größere Breite. Aber wir sehen zum Beispiel, das ist für mich schon ein Vorbild, in Frankreich hat es mal eine Linkspartei gegeben, die ist auch so ähnlich gegründet worden wie wir. Und die ist dann übergegangen in La France Insoumise unter Mélenchon. Die haben 20% bei der Präsidentschaftswahl bekommen. Und ich bin mir sicher, Le Pen wäre viel stärker geworden, wenn es nicht diese starke Linke gegeben hätte. Und das ist das, was mich umtreibt. Ich möchte nicht, dass diese Leerstelle, wo viele Menschen enttäuscht sind, auch enttäuscht von der Demokratie, weil sie das Gefühl haben, sie können wählen, was sie wollen, es kommt immer wieder das Gleiche raus, die Wahlverlierer schließen sich zusammen, machen weiter, dass diese Leerstelle von rechts besetzt wird. Das muss man doch verhindern. Aber die Und Leute deswegen wollen, möchte ich da etwas Neues, Größeres, Breiteres. Aber die Leute wollen ja wissen, bei wem sind Sie an Sarah Wagenknecht? Bleiben Sie in der Linkspartei oder gründen Sie bald eine neue Partei? Nein, es geht nicht darum, jetzt mal eben eine neue Partei zu gründen. Also ich will ja nicht das Parteienspektrum zersplittern. Ich möchte, dass wir eine starke Kraft bekommen auf der Linken, die tatsächlich eigentlich die Rolle auch übernehmen kann, die früher mal die SPD hatte. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ja, die Stimme von Frau Sarah Wagenknecht. Ja, was wir da gerade gehört haben, dass sie, Sarah Wagenknecht, auch für die Ideen ist von Oscar Lafontaine, das wäre nochmal schöner, ja, wenn das nicht so wäre, dann würde er sie vielleicht zu Hause nicht mehr bekochen. Aber gut, sie sagt am Anfang, sie hat ja recht, wenn sie sagt, sowohl CDU wie auch SPD natürlich, die haben ja nichts anderes getan, als Stimmen zu verlieren in den letzten Jahren. Und die Merkel ist mit der CDU runter, Schulz mit der SPD. Und jetzt tun sich sozusagen die Verlierer zusammen. Woher kommt das? Einmal natürlich wegen der Politik, die sie machen. Und dann auch, sie verstehen es nicht, die Wähler zu gewinnen. Sie sind einfach nicht populistisch genug. Und da hätten wir ein schönes Beispiel aus Russland jetzt. Das sind ja in 2 Monaten auch Präsidentschaftswahlen. Und jetzt gestern, am 19. Januar, wird in Russland die Taufe unseres Herrn Jesus Christus gefeiert von den orthodoxen Christen. Und zu diesem Behufe segnen dann die Popen in ganz Russland die Teiche, die Flüsse, die Seen. Und dann springen jedes Jahr zwischen 1 und 2 Millionen Russen ins Wasser, weil das dann eine heilende Wirkung hat. Und wie gesagt, in 2 Monaten sind Wahlen und Präsidentschaftswahlen. Und da geht jetzt der Putin her und steigt bei 6 bis 7 Grad unter Null auch ins Wasser. Und nur mit der Badehose begleitet. Und auf dem Foto sieht man dann hinter ihm noch ein paar von diesen schwarz gekleideten Popen, die bei, wie bei einer Prozession oder Demonstration, irgendwelche religiösen Ikonen, Marienbilder oder ein orthodoxes Kreuz in die Luft halten. Und da Russland gehört ja jetzt auch nach dem Zaren und nach Stalin zur Gemeinschaft der demokratischen Staaten. Und da gibt es jetzt bei den Wahlen natürlich dann auch Gegenkandidaten. Und eine davon ist Xenia Sobchak. Das ist die Tochter vom Bürgermeister von St. Petersburg. Und die wollte sich dann auch nicht lumpen lassen und fährt kurzerhand nach Sibirien und steigt dort bei minus 40 Grad in einen Fluss und lässt natürlich dann auch die Fotos in der Presse verbreiten. Also das waren noch, oder sind noch, diese sind Populisten, wie man sich sie sich so vorstellt, aus rechtem Schrot und Korn. Da könnten sich doch Merkel und Schulz auch ein Beispiel nehmen. Ne? Könntest du dir Merkel auf dem Pferd mit nacktem Oberkörper vorstellen oder Schulz? Oder? Nee, ins kalte Wasser steigen. Ja, ne? Und dann ins kalte Wasser springen, vom Pferd direkt in Rhein. Nee, aber so weit sind unsere Politiker noch nicht. Die singen dann höchstens mal hoch auf dem gelben Wagen, um beim Volk anzukommen. Ne? Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. A Also Samstag, der 20. Januar 2018. Hier beginnt der Katastrophenblock, die kommentierten Nachrichten und Meldungen vom Tage und von der Woche. Barcelona, Madrid. Die katalanische Parlamentssitzung ist vollzogen. Das katalanische Parlament hat einen Separatisten zum Parlamentspräsidenten gewählt. Das erhöht die Chance von Ex-Regierungschef Puigdemont. Das meint zumindest die Taz. Die Unabhängigkeitsbefürworter im katalanischen Regionalparlament haben ihre wiedererrungene Mehrheit von 70 der 135 Abgeordneten genutzt. Das Parlament hat bei seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch Roger Torrent zum Parlamentspräsidenten gewählt, der eine Unabhängigkeit der Region unterstützt. Der 38-jährige Bürgermeister des 5000-Seelenortes Sarrià de Ter in der Provinz Girona gehört der republikanischen Linken Kataloniens ERC an. Die Neuwahlen am 21. Dezember waren von Ministerpräsident Mariano Rajoy angeordnet worden, als das katalanische Parlament nach einem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum die Loslösung von Spanien verkündet hatte. Rajoy enthob daraufhin die katalanische Regierung Ende Oktober mit Hilfe des Verfassungsartikels 155 des Amtes. Die Verfechter der Unabhängigkeit gewannen die Wahlen erneut. Die Liste Gemeinsam für Katalonien, Junts per Catalunya, des Ex-Regierungschefs Carles Puigdemont wurde im Unabhängigkeitslager entgegen allen Umfragen stärkste Kraft. Stärkste Kraft in Abgeordneten, aber nicht in Stimmen. Was bedeutet, dass mit 47,2% der Wählerstimmen sie diese Wahlen nicht als eigentliches legales Referendum den Leuten verkaufen konnten. Dieser Schachzug ist nicht gelungen, aber sie haben die Regierungsmacht. Insgesamt werden die Befürworter der Unabhängigkeit mit 4 von 7 Mitgliedern im Präsidium vertreten sein. Gemeinsam für Katalonien, Junts per Cat, stellt einen der stellvertretenden Vorsitzenden. Ein weiterer geht an die stärkste Fraktion im neuen Parlament, die rechtsliberalen Ciudadanos. Die Ciudadanos treten wie die Sozialisten PSC und die konservative Partido Popular PP des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy für die Einheit Spaniens ein. Neben der ERC, Junts per Cat und Ciudadanos ist auch die PSC im Parlamentspräsidium vertreten. Die Unabhängigkeitsbefürworter werten die Sitzung positiv. Ein erster Schritt, um unsere Institutionen zurückzuerobern, twitterte ERC. Auch Puigdemont, der sich nach Brüssel abgesetzt hatte, um nach der Unabhängigkeitserklärung einer Festnahme zu entgehen, gratulierte. Er will sich Ende des Monats erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Aber wie soll das gehen? Sobald er spanischen Boden betritt, wird er verhaftet. Er hat sich da eine Art Videokonferenz ausgedacht, wo er per Videoschaltung Katalonien regieren will, von Brüssel aus, von einem Hotelzimmer oder von einem Bunker oder von wo auch immer. Er will sich Ende des Monats erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Wie gesagt, die Mehrheit im Präsidium ist ein erster Schritt für eine solche Wiederwahl. Denn das Präsidium entscheidet darüber, ob Puigdemont seine Kandidatur per Videokonferenz verteidigen darf. Kommt Puigdemont hingegen nach Spanien zurück, wie gesagt, droht die sofortige Verhaftung. Der Ex-Regionalchef, seine Regierung sowie die Mitglieder des alten Parlamentspräsidiums werden der Rebellion, des Aufstands sowie der Veruntreuung öffentlicher Gelder beschuldigt. Insgesamt stehen darauf 55 Jahre Haft. Puigdemonts Vize Oriol Junqueras, ein Minister sowie 2 Aktivisten sitzen seit über 2 Monaten wegen derselben Vorwürfe in U-Haft. 4 weitere Minister befinden sich, wie Puigdemont, in Belgien. 3 der Inhaftierten gehören dem neuen Parlament an. Sie hatten ihre Stimme an andere Abgeordnete delegiert, nachdem sich der oberste Gerichtshof in Madrid geweigert hatte, sie für die Parlamentssitzung vorübergehend freizulassen. Das neu gewählte Präsidium muss nun erklären, ob ein Amtsantritt Puigdemonts per Videokonferenz möglich ist. Die juristischen Berater der katalanischen Volksvertretung verneinen dies, doch in der parlamentarischen Geschäftsordnung steht dazu wenig Konkretes. Als sie verfasst wurde, kam niemand auf die Idee, dass so etwas nötig sein könnte. Aber die Punkte, die dies erlauben, sind eigentlich klar definiert. Bei Krankheit, bei Schwangerschaft, ja, Verhinderung, in der aber nicht der Aufenthalt in einem selbstgewählten Exil enthalten ist. Gut, Ciudadanos und PSC haben bereits angekündigt, gegen eine solche Amtseinführung vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Auch Rajoy will rechtliche Schritte ergreifen und überdies die Zwangsverwaltung Kataloniens aufrechterhalten. Das tönen die Rechten aus Madrid jetzt schon seit ein paar Tagen in allen ihren Nachrichtenkanälen in die Weltgeschichte. Sobald das Präsidium entscheidet, Puigdemont darf per Videokonferenz Präsident sein, knallen die direkt wieder den 155 auf den Tisch. Falls das nicht der Fall ist und die wählen ein Parlament, das sich zurückhält mit separatistischen Aussagen und Politik, dann wird der 155 sofort aufgehoben. Das ist die Situation. Madrid fürchtet gar, dass Puigdemont versuchen könnte, zur Investitur nach Katalonien zurückzukehren. Alle Grenzeinheiten wurden deshalb in Alarmbereitschaft versetzt. Die ganzen Pyrenäen, da stehen alle 200 Meter kleine Trupps von Guardia Civil, Grenzsoldaten mit Hunden und mal gucken, ob die den Puigdemont erwischen. Etwas Lustiges, am Montag war das, da gab es am Arco de Triunfo einen Pappkameraden. Puigdemont war da als Pappkamerad so in Lebensgröße dargestellt. Sah aus wie früher der Bravo-Starschnitt von Lex Barker und Pierre Brice und Graham Bonney. Die gab es als Starschnitt. Und Puigdemont gab es da als lebensgroße Pappfigur. Der wurde dahingestellt. Das war eine Aktion, glaube ich, vom katalanischen Fernsehen, von BTV, wenn ich mich nicht recht irre. Ich kam da vorbei, ich musste zur Arbeit. Deshalb konnte ich mich leider nicht lange aufhalten. Das war sehr lustig. Die fragten die Leute, ob sie Puigdemont wiederhaben wollen, ob der ihr Präsident sei. Ein Pappkamerad. Man konnte dann als braver Bürger davorstehen und ihm huldigen. Ja, genau. Man konnte ihm zuwinken, ihm die Hand geben und so weiter. Naja, wenn der also tatsächlich zur Investitur nicht hierher kommen sollte und vorhat, telematisch oder wie man das sagt, dann gewählt zu werden, solange er in Brüssel ist, da bleibt ihm dann vielleicht gar nichts anderes übrig, als noch schnell schwanger zu werden vorher. Ne? Also nur dann wäre das vielleicht legal. Ne? Ja, das könnte man versuchen, ihm da irgendwas rein zu operieren. Okay, das ist die Situation. Ich habe von Freunden gehört, die in der KUP sind, die haben gesagt, die KUP hat eine Bedingung gemacht. Puigdemont sollte etwas zum Korruptionsskandal sagen, weil ja hier am vergangenen Dienstag sind die Urteile gefällt worden gegen den fürchterlichen Palau de la Musica Korruptionsskandal. Und da sollte doch etwas zu gesagt werden. Puigdemont tut den Teufel. Das sind seine alten Freunde von der absolut korrupten CiU. Und die schont er, die werden überhaupt nicht erwähnt. Das katalanische Volk soll sich mit solchen Kleinigkeiten wie Korruption in der katalanischen Politik überhaupt nicht rumschlagen. Das ist doch einfach eine Sache von Madrid. Korrupt sind immer nur die anderen. Das ist das Motto im katalanischen Separatismus, mit der glorreichen Ausnahme der KUP. Und das stimmt auch, wenn die sagen, korrupt sind immer die anderen. Aber beide haben recht, wenn sie das sagen. Also das Gleiche, was jetzt hier rauskommt mit der Verurteilung von diesem Millet, dass die also alle davon wussten, die Politiker, die dann von den Unternehmen bezahlt wurden, ne? Und dadurch Geld zur Verfügung hatten, um Wahlkampf zu finanzieren und so. Genau das Gleiche wie in Madrid eben auch. Ne? Jetzt gerade auch diese Woche wird also klar durch die Zeugenaussagen da bei Gürtel und so weiter, dass die Politiker sogar das organisiert haben. Nicht nur, dass die nichts davon wussten oder dass das an die herangetragen wurde. Ja, nichts. Genau das Gleiche in Madrid und in Barcelona. Kommen wir zum nächsten Thema. Barcelona, El Caso, Palau, Palau de la Música. Der Fall Palau. Die Urteile im Prozess gegen die Verantwortlichen im Korruptionsskandal Palau sind gefällt. 16 Angeklagte wurden zu Haftstrafen zwischen 8 Monaten und 9 Jahren Gefängnis verurteilt vom Landgericht Barcelona. Was ist der Fall Palau, El Cas Palau? Der Palau de la Música Catalana, Ein großes Konzerthaus in Jugendstilarchitektur ist hier eine kulturelle Institution des Katalanismus und des katalanischen Bildungsbürgertums. Der wurde über Jahrzehnte von Politikern und Funktionären der Generalitat de Catalunya als Geldwaschanlage für Bestechungsgelder benutzt. Allein zwischen 1999 und 2009 flossen 6,6 Millionen Euro als illegale Kommissionen für die Erteilung von Baugenehmigungen und Bauaufträgen durch die doppelte Buchführung des Palaus in die Taschen der Politiker der katalanischen rechten Partei Convergència i Unió, CiU. Als der sozialistische Bürgermeister Barcelonas Pascal Maragall zu Beginn der 90er Jahre die berühmten 3%, die sich mittlerweile schon als 4% herausgestellt haben, Bestechungsquote für katalanische Politiker der CiU anprangerte, entfesselte die rechtskatalanistische Partei eine Diffamationskampagne gegen ihre Kritiker. Heute liegt nun alles offen da, mit Zahlen, Fakten und Namen. Alles ist aktenkundig und gerichtsnotorisch belegt. Die Hauptfiguren des Skandals sind folgende. Erstens Herr Felix Millet, der frühere Präsident des Palaus, der ist zu 9 Jahren und 8 Monaten Knast verurteilt worden, wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder, Aneignung fremden Eigentums, Geldwäscherei, Plünderung der Kasse des Palaus, Bestechung und verschiedener weiterer Delikte. Zudem muss er ein Strafgeld von 4,1 Millionen Euro zahlen, sowie 23 Millionen Euro aus seinem zusammengeraubten Vermögen zurückgeben. Jordi Montull, die Nummer 2 des Palau, der hat 7 Jahre und 6 Monate Knast bekommen. Er muss 2,9 Millionen Euro Strafgeld zahlen und muss ebenfalls 23 Millionen Euro zurückzahlen, wobei das aber die gleichen 23 Millionen sind, die auch der Mia zurückzahlen muss. Dann haben wir da Gemma Montull, die war Finanzdirektorin des Palaus und Komplizin. Die hat 4 Jahre Knast und 6 Monate gekriegt. Die muss 1,5 Millionen Strafgeld zahlen. Und dann der ganz heikle Mann. Die heikelste Nummer ist eigentlich Daniel Oscar. Der war früherer Schatzmeister der rechtskonservativen Katalanenpartei CiU. Der hat 4 Jahre und 5 Monate Knast bekommen. Damit ist die CiU-Partei voll mit drin in dieser ganzen Schweinerei. Es folgen 8 weitere Verurteilte. Artur Mas, der selber Präsident der Korruptionspartei CiU war und der auch einmal Schatzmeister war und die er flott umgenannt hatte, als die Korruptionsjauche ihm bis zum Halse stieg, hat er die Partei in CDC umgetauft und schließlich in die separatistischen Parteien Junts pel Sí und heute jetzt eben PDeCAT. Und nur noch eine Meldung vom Dieser Mann, Arturo Mas, trat vor 6 Tagen kurz vor Urteilsverkündung schnell von seinem Parteiamt zurück, damit man ja nicht sagt, hier seht ihr, da habt ihr doch den Mas, der ist doch ein Vertreter dieser ganzen Korruptionsschweinerei, als ob es damit getan wäre. Zu groß war also die Angst im Separatistenlager, dass der Sumpf aus dem Palau die schicke Katalanistenrepublik und republikanische Fahne braun färben könnte. Braun vor Korruption und Jauche. Bleiben wir beim Thema Barcelona, kommen wir zum Thema Tabàrnia. Tabàrnia stellte sich diese Woche den Medien vor. Die verfolgte Mehrheit, heißt es da. La mayoría perseguida. Tabàrnia ist der Teil Kataloniens, der sich vom katalanischen Separatismus getrennt hat und ankündigte, dass er sich von einer separatistischen katalanischen Republik augenblicklich unabhängig machen werde. Das heißt, sobald die noch einmal die Unabhängigkeit ausrufen, ruft Tabàrnia, das ist die Mehrheit, die Unabhängigkeit von dieser Unabhängigkeit aus. Was als Satire-Scherz gedacht war, nimmt nun unter der Leitung des Theatermenschen und Komikers Albert Boadella recht ernsthafte und konkrete Züge an. Vor den Flaggen Europas, Spaniens und Tabàrnias, die haben da eine eigene Flagge und ein eigenes Emblem designert, mit dem Emblem der Govern de Tabàrnia hielt Boadella am Sonntag seine Antrittsrede als Präsident im Exil. Im Exil in Madrid, wohlgemerkt. Wir werden gleich nochmal dazu ein paar Erklärungen abgeben. Das Witzige an der Sache ist, dass Tabàrnia dem katalanistischen Separatismus den Spiegel vorhält. Die gleichen Argumente mit denen die Independentistas sich von Spanien lösen wollen, vertritt Tabarnia gegenüber dem katalanistischen Putsch de Montismus. Katalonien bestiehlt uns, ohne Katalonien, ohne das separatistische Katalonien geht es uns besser, ohne den separatistischen Teil von Kataloniens haben wir mehr Rechte, mehr Freiheiten und so weiter und so weiter. Zu Albert Boadeo muss man Folgendes sagen. Der Mann war eigentlich ein linker Intellektueller, der schon unter dem Franquismus für Meinungsfreiheit gekämpft hat. Der hatte damals eine Theatergruppe hier in Barcelona, das waren Els Joglars, und hatte kritisches Theater gemacht, kritisches Avantgarde-Theater im Geiste des Antifrankismus, hatte sich dann aber mit der Generalitat angelegt, als er ein kritisches Theaterstück über den damaligen Präsidenten und Landesfürsten und ja, und Alleinherrscher, könnte man sagen, Jordi Pujol, heute auch wegen Korruption angeklagt, angelegt hatte. Er hat ein Theaterstück geschrieben, das hieß Ubu Rei, König Ubu, Ubu. Und da hat er Jordi Pujol als exotischen Potentaten hingestellt, der eigentlich für nichts anderes lebt, Wirtschaft und Politik macht, als seinen Wanz zu füllen und seine Clique mit Privilegien und Luxus auszustatten. Dafür hat man ihn beschimpft, verfolgt. Man hat ihm die Subventionen gestrichen, man hat ihm das Leben unmöglich gemacht. Er bekam Drohungen, Anrufe, Mordaufrufe. Er bekam wirklich alles Schlechte dieser Welt. Und als Boadella die Sache zu bunt wurde, ist er wirklich aus Katalonien abgehauen. Er ist buchstäblich in ein Exil gegangen, weil er diese Hetze und diese Verfolgung nicht mehr ertragen hatte. Und dann ist leider was Schreckliches passiert. Er ist sehr rechts geworden. Er hat sich mit der PP eingelassen und hat sich diesen Leuten, ja, man könnte fast sagen, angedient. Und das ist meiner Meinung nach sein Verderben. Ja, also in der Zeit, wo er dieses Theaterstück geschrieben hat, war er ja noch ein anständiger Mensch. Ne? Also man muss ihm wirklich zugute halten, dass er einer der wenigen war, die damals schon ganz klar und offen diese Machenschaften der katalanischen Mafia hier mit Pujol an der Spitze, dass der das damals denunziert hat. Dann ist er nach Madrid ins Exil gegangen, nicht nach Brüssel, und eben was du sagst, ja, der ist dann verbittert natürlich auch, wie sie ihm mitgespielt haben hier, nach Madrid gegangen und ist dann aber seither ständig nach rechts gerückt, ne, politisch, und Pepe oder Ciudadanos, sowas, und diese Tabarnia-Geschichte, ja, die, also in Katalonien gibt es 4 Provinzen, das sind Girona, Lleida, Barcelona und Tarragona, und da jetzt nach den letzten Wahlen hat man deutlich gesehen, wo der die Unabhängigkeitsbefürworter sehr stark sind, ist in Girona und in Lleida. Und wo sie weniger stark sind oder auch jetzt von diesen neuen Ciudadanos da überholt werden, teilweise ist in den Provinzen Barcelona und Tarragona. Und das soll also geografisch jetzt das zukünftige Tabarnia sein, wenn sich dann tatsächlich Katalonien unabhängig machen sollte, dann würden Tabarnia sich wieder von Katalonien Unabhängigkeit machen. Also es kann gut sein, dass das am Anfang so als Scherz gemeint war, als Witz, aber es wird sehr brutal ausgeschlachtet jetzt von der Rechten, besonders von dieser Partei da Ciudadanos, diese neue Rechte, was im Grunde eine Sache ist, die gesteuert ist vielleicht von der FAES und dem Ex-Präsidenten Aznar, ne? Und die pushen das jetzt und schlachten das aus bis zum Letzten, diese Tabarnia-Geschichte. Ja, ist eigentlich schade. Es ist eine wirklich eine geglückte, sehr gute, tolle Satire. Die könnte genauso gut im katalanischen Fernsehen laufen, in Polonia. Die machen dann nämlich selber solche Scherze. Und die Leute, die Jungs vom katalanischen Fernsehen und Mädels, die machen selber in einer Satire-Show, die heißt Polonia, sich über alles lustig, was mit ihrem eigenen Prozess und mit dem Separatismus und mit Katalonien und mit Madrid zusammenhängt. Nur, wie gesagt, das Tragische ein bisschen ist vielleicht, dass dieses Tabarnia jetzt von rechts okkupiert wird. Hier habe ich gerade das Video. Govern de Tabarnia. Rede des Präsidenten im Exil. Manche Tabarnia. Ich bin nicht hier, sagt er auf Katalanisch. Ich bin nicht hier und ja, parodiert damit die Worte von Josep Tarradellas, einem katalanischen Präsidenten, der ebenfalls im Exil war. Und nun führt er seine Rede, die ist ziemlich lustig, die ist ziemlich verrückt, ziemlich grotesk. Das Wappen von Tabarnia besteht aus den Stadtfahnen von Barcelona. Das ist das rote St. Jordi-Kreuz, St. Georg-Kreuz und dem gelb-roten Schachbrettmuster von Tarragona. Induir-nos a la ruïna més absoluta. Però per fi, la rosa d'abril... Endlich, die Aprilrose ha il·luminat la catalana terra hat d'uns anticossos capaços de reaccionar... Die Erde Kataloniens erleuchtet und die Bürger von Tabernia können sich jetzt von der Epidemie befreien. Eine Renaissance hat eingesetzt. Eine Renaissance des gesunden Menschenverstands und so weiter. Lustiger Gag. Gucken wir mal, was in Deutschland so los ist. Schauen wir uns mal die Tagesschau in 100 Sekunden an, vom heutigen Samstag, dem 20.01. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Shutdown in den USA. Der Staatshaushalt hat die Schuldenobergrenze erreicht. Dadurch ist eine automatische Ausgabensperre eingetreten. Im Senat war zuvor ein letzter Versuch von Republikanern und Demokraten gescheitert, sich auf einen Übergangshaushalt zu einigen. SPD-Landesverbände NRW und Hessen stellen Forderungen auf. Bei Koalitionsverhandlungen mit der Union müssten Verbesserungen für befristet Beschäftigte, gesetzlich Krankenversicherte und Flüchtlinge durchgesetzt werden. Ein entsprechender Antrag soll auf dem Sonderparteitag morgen gestellt werden. Gespräche über EU-Reformen in Paris. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron erklärten, dass beide Länder in vielen Fragen vorangehen sollten. Bis März wollen sie Einzelheiten ihrer Reformvorstellungen vorlegen. Schülerproteste in Ungarn. Zusammen mit Studenten forderten Tausende Reformen in der Bildungspolitik. Es müsse mehr Mitspracherechte geben. Den Kurs der Regierung Orbán kritisierten sie als zu autoritär. Papst prangert Korruption und Umweltzerstörung in Lateinamerika an. Während seines Besuchs in Peru sagte er, die Amazonasregion sei bedroht wie nie zuvor. Der Raubbau an der Natur und die Bestechlichkeit von Regierungsvertretern müssten bekämpft werden. Das Wetter, ein Mix aus Sonne und Wolken mit Schnee- oder Regenschauern, später vom Südwesten bis in die Mitte verbreitet Regen- und Schneefälle, Höchstwerte 0 bis 7 Grad. Tja, für Trump wird's eng, beziehungsweise nicht für Trump, dem ist das ja egal, aber die Funktionäre, die Staatsbeamten in den USA, Lehrer, Regierungsbeamte, Polizisten, Feuerwehrleute, Förster, Mounties in den Rocky Mountains, die kriegen jetzt erstmal kein Geld, weil die Demokraten nicht zugestimmt haben, den Haushalt zu verabschieden. Ja, also Shutdown haben die gerade gesagt, den Nachrichten- oder Ausgabensperre seit heute Morgen um 6 Uhr, also jetzt vor gerade 5,5 Stunden, da war es in den USA Mitternacht, ist die US-Regierung geschlossen worden, könnte man sagen. Also zahlungsunfähig, darf keine Zahlungen mehr vornehmen. ist jetzt also in einer Situation, wenn das ein Privatunternehmen wäre, dann müssten die jetzt versuchen, mit den Gläubigern einen Vergleich anzustreben. Ja, also die müssten dann auf einen Teil ihrer Forderung verzichten und sonst müsste die Firma eben Konkurs anmelden, Pleite. Und also wie du auch nochmal gerade gesagt hast, der Haushalt ist noch nicht verabschiedet und die Demokratische Partei blockiert jetzt eben diesen Übergangshaushalt, den sie versuchen. Nur in diesem Fall sind die Gläubiger eben nicht irgendwelche Lieferanten, die ihre Ware nicht bezahlt bekommen, also weiß ich, an die Administration gelieferte Computer. Die Lieferanten sind in diesem Fall in erster Linie Hunderttausende von Staatsbediensteten, also von Beamten, die Ware, die sie liefern, nämlich ihre Arbeitskraft, nicht mehr bezahlt bekommen. Und was jetzt machen? Zwangsurlaub oder Entlassung? Das könnte stattfinden, wenn die jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen bis Montag, noch vor Montag, nicht doch noch zu einer Einigung kommen. Was aber garantiert ist, dass einige weiterarbeiten. Und wer, dreimal darf man raten, die Polizei, das Militär, der Grenzschutz, die Flugsicherheit, die höchsten Gerichte, alle die sind natürlich ausgenommen davon und leider auch die im Weißen Haus arbeiten. Also leider ist dieser Shutdown, dieser Verwaltungsstillstand eben noch kein Showdown, bis also die ganze USA den Bach runtergehen. Frankfurt, die privaten Haushalte in Deutschland besitzen trotz des Zinstiefs insgesamt so viel wie nie zuvor. Die Summe ihres Geldvermögens kletterte im dritten Quartal 2017 auf den Rekordwert von 5,779 Billionen Euro, wie die Deutsche Bundesbank am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Das waren 1,2% mehr als im Vorquartal. Berücksichtigt werden dabei Bargeld, Bankeinlagen, Wertpapiere und Ansprüche an Versicherungen. Nicht jedoch Immobilien. Bundesbürger investierten den Angaben zufolge zwar stärker in Aktien und Investmentfonds. Die Präferenz privater Haushalte für liquide und risikoarme Anlagen halte aber weiter an, das erklärte die Bundesbank. Wie das Vermögen verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor. Ankara. In der Türkei sind 5 Journalisten wegen Terrorpropaganda zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein Istanbuler Gericht habe gegen Recep Duran, Ayse Dützkan, Mehmet Ali Çelebi und Hüseyin Bektaş Strafen von jeweils 18 Monaten Gefängnis verhängt. Das meldete die Nachrichtenagentur Dogan am Dienstag. Grund sei ihre Teilnahme an einer Solidaritätskampagne für die im Oktober 2016 verbotene Zeitung Özgür Gündem. Der Chefredakteur des Blattes, Hüseyin Akyol, wurde zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Ceuta. Die spanische Polizei hat am Dienstagmorgen vorübergehend die Grenze zwischen der spanischen Exklave Ceuta und Marokko geschlossen. Zuvor habe sich eine Gruppe von etwa 200 Menschen genähert, die offenbar plante, illegal nach Ceuta zu gelangen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press. Die Männer seien zurückgedrängt worden. Seit Sonntagabend habe es bereits 3 vergebliche Versuche gegeben, die Grenze zu stürmen. Athen. Das griechische Parlament hat am Montagabend in Athen neue, von den internationalen Gläubigern diktierte Maßnahmen beschlossen. Demnach sollen Streiks künftig nur dann legal sein, wenn mehr als die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder zugestimmt hat. Bislang reichte die Anwesenheit von einem Drittel der Mitglieder. 154 Abgeordnete votierten für die neuen Gesetze, 141 stimmten dagegen. Das teilte das Parlamentspräsidium mit. Während der Debatte kam es vor dem Parlament zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Stuttgart. Zum 400. Mal versammelten sich am Montagabend Demonstranten in Stuttgart, um gegen das Großbauprojekt Stuttgart 21 zu demonstrieren. Wie die Süddeutsche Zeitung in ihrer Online-Ausgabe noch am Montag berichtete, protestierten laut Veranstalter 4000 Menschen gegen den Umbau des Stuttgarter Kopfbahnhofs. Sabine Ledig, Verkehrspolitikerin der Partei Die Linke im Bundestag, kündigte am Montag für diese Woche zwei neue Anträge ihrer Fraktion an, in denen die Offenlegung eines Gutachtens zum Baufortschritt sowie die Umsetzung des Alternativkonzepts Umstieg 21 gefordert werden. Die erste Montagsdemonstration in Stuttgart fand am 26. Oktober 2009 statt. Im Jahr darauf ging die Polizei gewaltsam gegen Proteste im Stuttgarter Schlossgarten vor. Einzelnen Demonstranten wurden dabei schwerste Verletzungen zugefügt. Ein Mann erblindete infolge eines Wasserwerfereinsatzes. Warst du dabei? Nee. aber Stuttgart, gleich um die Ecke, ist Neckarsulm. Das wollen wir dann auch nicht vergessen. Da wird auch gestreikt. Aber nicht deshalb, sondern bei der die IG Metall hat, also nicht nur da in Neckarsulm, sondern auch in Nürnberg, in Amberg und so weiter, in Regensburg, Streik ausgerufen, Warnstreiks im Moment in der ganzen Autoindustrie und bei Siemens, MAN und so weiter, BMW. Immerhin tut sich in diese Richtung wenigstens ein bisschen was. Mexiko. Ciudad Victoria. In Mexiko ist erneut ein Journalist ermordet worden. Carlos Dominguez Rodriguez wurde am Samstag in der Stadt Nuevo Laredo nahe der Grenze zu den USA getötet, wie der Gouverneur des Bundesstaates Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Dominguez ist mutmaßlich der erste getötete Journalist in Mexiko in diesem Jahr. Am Freitag hatte er die extreme Gewalt auf mexikanischem Boden vor der Präsidentschaftswahl am 1. Juli 2018 kritisiert. Und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Thema Scharia-Polizei in Deutschland. Der Prozess um die Wuppertaler Scharia-Polizei muss neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof hob am Donnerstag die Freisprüche des Landgerichts für 7 Männer aus der Salafisten-Szene auf und verwies den Fall zu Neuverhandlungen an das Landgericht zurück. Die Richter hätten nicht richtig abgewogen, ob das Tragen von Warnwesten, zum Teil mit dem Aufdruck Scharia-Police, gegen das Uniformverbot verstoße. Alle 7 Angeklagten waren im November 2016 vom Landgericht Wuppertal von dem Vorwurf freigesprochen worden. Die gehen also da durch die Innenstadt in Truppen und sprechen die Leute an und sagen, du sollst keine Drogen nehmen, du musst den Minirock ablegen, du musst dir die Haare verdecken, du musst im Sinne der strengen Regeln des Islam leben und so weiter und so weiter. Eine unglaubliche Geschichte, aber in Deutschland ist alles möglich mittlerweile. Also extreme Gewalt hier, dafür sind sie ja bekannt, diese Islamisten, diese islamischen Fundamentalisten. Extreme Gewalt in Mexiko gegen Journalisten, extreme Gewalt in Großbritannien, aber in dem Fall ist es extreme Gewalt, aber in Schlips und Kragen. Da ist jetzt eine Äußerung bekannt geworden von einem Tory-Abgeordneten, so ein junger Spund, glaube ich, noch nicht mal 40 Jahre alt. Und der hat also da eine Äußerung getan von vor ein paar Jahren, wo er gesagt, Großbritannien wird in einem Meer von Arbeitslosen ertrinken, die in Saus und Braus leben. Ja? Und dieses süße Gewächs, der ist inzwischen zum Vizepräsidenten der Tories geworden, ja? Und der hatte damals vorgeschlagen, die Arbeitslosen zu sterilisieren. Ich meine, ist doch nett, ne? Also solche Vordenker haben wir natürlich überall, ne? Nicht nur in Großbritannien. Ne? Ich meine, Christian Lindner von der FDP hat es bis jetzt noch nicht so formuliert, oder hier die Politiker von Ciudadanos und PP auch noch nicht, aber die Richtung ist die. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Der Freistaat Bayern beansprucht die Urheberrechte an Adolf Hitlers Tagebüchern sowie am gesamten Nachlass des Führers. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler in Amtstracht an der Kreml-Klagemauer feierlich ihre Gamsbärte. Berlin. Mehr als 46.000 Deutsche, die zwischen 1939 und 1956 für andere Staaten Zwangsarbeit leisten mussten, haben eine finanzielle Anerkennung beantragt. Das Bundesverwaltungsamt entschied bislang in rund 10.700 Fällen, in 83% davon positiv, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Die Betroffenen erhalten eine symbolische finanzielle Anerkennung in Höhe von 2.500 Euro. Versprachen die Kardinäle? Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise, wenn solche Nachrichten aus Deutschland kommen, sind es immer Zwangsarbeiter, die unter den Nazis gelitten haben. Aber es gab auch Zwangsarbeiter, die dann von anderen Mächten zur Arbeit gezwungen wurden und als Sklaven behandelt wurden. Auf dem Fallglanz erlegte Frau Thatcher mit Gut, ich beende hiermit offiziell den Katastrophenblock. Es gäbe noch viel, viel, viel anderes zu berichten, aber der Uhrzeiger rückt gnadenlos auf 12 zu. Ein Lied noch von dem Album Hier und Jetzt von Slime. Das Lied heißt Patrioten und ist eine Abrechnung mit der AfD. Wir Deutschen, und ich rede jetzt nicht von euch Patrioten, die sich hier und heute versammelt haben. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk in der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Ihr habt Angst vor allem, wir haben keine Angst vor euch. Wir sind alles, wir sind viele, ihr seid gar nichts außer Deutsch. Auch in jedem anderen Land soll jeder, der marschiert, dafür, dass es neue Grenzen gibt, sich selber isolieren. Wir schenken euch die Steine, wir zahlen gern dafür. Hauptsache die Mauer hat nirgendwo eine Tür. Haut eine Mauer um jeden Patrioten, lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf den. Baut eine Mauer um jeden Patrioten, und auch der soll einsam seine Fahne fällen. Sie fressen im Dönerladen, aber wollen kein Kanacken im Schrebergarten. Swift. Von Schanze bis Reeperbahn, observiert sie mein Arsch in einem Peterwagen. Sie nennen mich den Volksverräter. Meine Freunde haben alle keine deutschen Väter. Was zählt ist die Seele, ob deutsch oder nicht, mir egal. Warum ist das für euch ein Thema? Stattdessen wird Meinung gemacht und irgendein Blabla von Heimat gequatscht. Als hätte eine dieser Pfeifen für ihre Scheißherkunft irgendeine Leistung erbracht. Egal wie man die Dinge dreht, ob in Deutschland oder einem anderen Land. Am Ende des Tages, so steht es geschrieben, sind wir alle miteinander verwandt. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf dem er steht. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Und auch der soll einsam seine Fahne wählen. Patriotismus hat noch nie was gebracht, außer Kriege und Hass. Ihr habt Liebe zu was? Zu einem Land, ein Papier, einen Pass. Grenzen haben Menschen zu Verlierern gemacht. Alle gieren nach Macht und marschieren in die Schlacht. Versteckt hinter Fahnen, Expertise. expandieren über Nacht. Die Egos werden groß, suggerieren viel Kraft. Doch die Ausgrenzung hat noch nie Frieden gebracht. Alle auf der Suche nach Identität. Grenzen ein, Grenzen aus, wo es nur irgendwie geht. Wie ein Virus im Leben infiziert dieser Hass und scheint nie mehr zu gehen. Wenn Angst und Hass herrschen, wird Faschismus Gewinner. Anstatt Kopf zu lernen, wird es immer nur schlimmer. Doch ich kämpfe dagegen, nichts kann mich hindern. Antifaschist, für immer, für immer. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf den er steht. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Und auf der soll einsam seine Fahne wehen. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf den er steht. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Und auch der soll einsam seine Fahne wehen. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf den er steht. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Und auch der soll einsam seine Fahne wehen. Estáis escuchando Niemandsland, un programa en lengua alemana aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM en Barcelona. Letzte 10 Minuten Niemandsland. Kino, was gibt's? Es gibt wieder wie jede Woche am Dienstag Eintritt frei und gratis im Cineclub Goethe machen die nochmal den Film Kebab Connection. Der ist schon aus dem Jahr 2005, aber immer noch so aktuell und lustig wie damals. Und da geht's, die Geschichte spielt im Schanzenviertel in Hamburg. Ibo ist türkische Abstammung. Er dreht einen Werbespot für das Restaurant von seinem Onkel Ahmed. Und der sagt ihm, eine deutsche Freundin kannst du schon haben, aber du darfst sie auf keinen Fall schwängern. Also dieser Film am Dienstag im Goethe-Institut und Deutsch mit spanischen Untertiteln und eben nicht umsonst und draußen, sondern umsonst und drinnen in der Rouget de Flor 224. Und dann geht weiter das antifaschistische Cineforum. Das findet statt in einem Stadtteilzentrum im Guinardó. Die machen dort einen Filmzyklus zum Thema antifaschistischer Widerstand in Europa. Da gab es letzte Woche einen Film aus Schweden und jetzt diesen Mittwoch einen aus Frankreich. Antifaschistisches Kinnjäger. Also ich habe mir den Trailer angeguckt und es geht so ein bisschen in der Linie der Sharp oder der Redskins, aber eben jetzt in Frankreich. Also am Mittwoch um 19 Uhr im Stadtteilzentrum La Jamborda im Guinardó. Da in der Straße Amilcar 125, da kommt man hin mit der Linie 4 und 5, mit der Metro, aussteigen bei der Station Maragall. Ich möchte auch einen Film vorstellen, der heißt »Die dunkelste Stunde«. Und in diesem Film, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich verlese mal ein paar Kritiken und bringe den Trailer und dann werde ich ihn mir eventuell am Wochenende angucken. Ich kündige ihn einfach mal an. Weltgeschichte als Handeln mutiger alter Männer. In dem Film wird die These aufgestellt, dass ohne Winston Churchill, der hier absolut heroisiert wird, die Nazis vielleicht nie besiegt worden wären. So glorifizieren die englischen Tories einen der ihren, wobei man wahrscheinlich ausblenden muss, dass die Sowjetunion mit 20 Millionen Toten wahrscheinlich dann auch gar nicht gewonnen hätten, wenn dieser Churchill nicht so stur gewesen wäre. Wie doch der Kontext einen Film verändert, schreibt die Taz. Vor 7 Jahren gewann The King's Speech den Oscar. Darin gab Colin Firth sehr mitreißend den britischen Monarchen George VI., der sein Stottern überwindet, um zum Kriegsbeginn 1939 sein Volk per Radio ansprechen zu können. Es war, wie gesagt, ein packender Film, der zugleich aber hoffnungslos altmodisch erschien, mit seinen im Übermaß vertrauten Techniken der Vermenschlichung einer historischen Figur. Joe Wright wendet nun das gleiche Verfahren auf Winston Churchill an. Und nein, die dunkelste Stunde, so schreibt die Taz, kommt in seinem Zugriff keinesfalls moderner daher als The King's Speech, die Rede des Königs. Zumal im Vergleich zu Christopher Nolans Dunkirk, Dünkirchen, den wir hier im Niemandsland auch vorgestellt hatten, mit dem er die zeitliche Konzentration auf den Mai-Juni 1940 teilt. Aber dennoch scheint der heroisierende Churchill-Film einen Nerv zu treffen. In so manchem britischen Kino sei es nach bestimmten Szenen zu stehenden Ovationen gekommen. Das meldete der Telegraph zum Filmstart. All our forces are now in Dunkirk, where we cannot reach them. They're pushing us into the sea. There is the question of peace talks between ourselves and Germany. Europe is still... Europe is lost. Ist natürlich interessant. Der Film kommt in einem Moment, wo die Briten aus Europa austreten und wahrscheinlich wieder positive Figuren brauchen nach den ganzen katastrophalen Gestalten, die da durch die britische Politik torkeln, könnte man fast sagen. Wir müssen meinen Nachfolger auswählen und nur einen Mann wird die Opposition akzeptieren. Er steht nur für eins und nichts anderes, sich selbst. Warum wurde ich gezwungen, nach Churchill zu schicken? Seine Akte ist eine Katastrophe. Zeig ihm deine wahren Qualitäten, deine Uneitelkeit. Meinen eisernen Willen. Deinen Sinn für Humor. Oh, oh, oh. Euer Majestät. Es ist meine Pflicht, Sie zu ersuchen, das Amt des Premierministers dieses Vereinigten Königreichs zu übernehmen. Ich spreche zu Ihnen das erste Mal als Premierminister. Die Deutschen haben 60 britische und französische Divisionen angekesselt. Der Untergang Westeuropas steht kurz bevor. Die dunkelste Stunde heißt der Film. Regie führt Joe Wright mit Gary Oldman, Lily James und anderen. Großbritannien 2017. Der Film dauert 126 Minuten. Niederlage an Land. Die Vernichtung unserer Armee und eine baldige Invasion. Wir müssen Friedensverhandlungen führen. Manche lernen es wohl nie. Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden. Mit dem Kopf in seinem Maul. Unsinn. Das einzige Argument, das... Würden Sie wohl aufhören, mich zu unterbrechen, während ich Sie unterbreche? When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. I take full responsibility. Really? Really, yes, sir. Vor uns liegen viele, viele lange Monate des Kämpfens und Leidens. Auch wenn viele alte und große Nationen in den Griff der Nazi-Herrschaft geraten sind, wir werden unsere Insel verteidigen, egal was es kosten mag. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen. Wir werden auf den Feldern kämpfen und auf den Straßen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden niemals kapitulieren. Denn ohne sie gibt es kein Überleben. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Gut, der Streifen läuft jetzt im Januar in den Kinos. Dass Winston Churchill auch ein Massenmörder war, das wird wahrscheinlich, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, bestimmt ausgeblendet, der mit Flächenbombardements deutsche Innenstädte, die vollgestopft waren mit Zivilisten und Flüchtlingen, dass der da eine Vernichtungspolitik an Zivilisten betrieben hat. Das wird bestimmt nicht erwähnt. Diese drollige, kantige, sturköpfige Figur des Churchill, die soll durch solche Kleinigkeiten wie 300.000, 400.000, 500.000 tote Zivilisten, meistens Frauen und Kinder, nicht befleckt werden. Werner, tschüss, alles Gute. Tschüss, gleichfalls, bis nächste Woche. Agur, adeo, machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie an den UKW-Empfängern daheim in Ihren Stuben. Jetzt kommt gleich Albert, Musiker Sekle Wind. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen, hat Sie unterhalten und vielleicht sogar ein bisschen informiert. Tschüss. Noch von Kölle weg. Busse schneidet, die Akkorde sind perfekt. Für das kleine Lied, das ich dir schreiben will, winterlich still. Sechs Monate sind verjagt, da du von uns jingst. 6 September stund ich meistens auf der Bühne. Eine Chance zu formulieren, weil ich fühle, endlich ins Stille. Am Rosenmontag 81 war zu viel. Wenn ich mich rächere, erinnere, so ja höchste Ziel. So zu ihr, weil ich stur war, selbstgerecht und arrogant war, überheblich. Du wirklich nicht verdient, es ist lang her. Verdammt lang her, dass die Erkenntnis zu einem Lied wurde, ist lang her. Manche Rosenmontag ging sie hier entlang. All die Jahre, wo das kleine Lied verlangt. Egal wo, bei mir gespielt haben, warst du da unfassbar nah. Inzwischen sind meine eine Fans längst aus dem Haus. Und das Gefühl, dass ich manches erkennen muss. Weil ich mir anders für dich stellte, damals, als ich noch am Anfang, damals, als du mich ertragen musst. Es ist lang her, verdammt lang her, dass die Erkenntnis zu einem Lied wurde, ist lang her. Mich reich erinnere, so ja höchste Zeit. So zu jedem, weil ich stur war, selbstgerecht und arrogant war, überheblich, was du wirklich nicht verdient. Es ist lang her, verdammt lang her, dass die Erkenntnis zu einem Lied wurde.